Servus. Servus. Alter. Kennst du das neue Wörter? Welches? Das Abgang, Alter. Ich glaub, jetzt machen sie bald einen Abgang. Hoffentlich, ja. Lang hält ich das nicht mehr aus. Mach einen Abgang. Was los, was hast du, Bitch? Ein Warnschuss schießt direkt, du triffst mich nicht. Kannst du mich nicht leiden vor mir, besser schweigen. Redest hinter meinen Rücken, ich weiß, du kannst meinen. Willst du tut das Song, du kannst singen, oder was? Glaubst du was, wirklich kannst es zu was bringen, oder was? Diese Lieder, die ich gehört hab, da geht was singst du auf. Ich hab das schon mal gesagt, mit deiner Fresse findest keine Frau. Ich hab nie was gesagt, niemand könnte mich aufregen. Aber manche Bitch will's drauf anlegen. Bitte rap nicht so, Gangster Scheiße, geh mal auf den Gürtel mit spazieren, dann bist du Gangster leise. Ich mach jetzt neue Hits, die Gangster rehren, ich erwähn die nicht persönlich, die kennt's ja stern. Alter, gibt dir diesen Hammerbeat, oder nein, nein, Mama, hab mich wirklich Hammer lieb. Alter, Bitch, das ist der Hardcore-Shit. Ihr labert Psycho-Quatsch, yeah. So Psycho-Quatsch, ihr labert Psycho-Quatsch, yeah. So Psycho-Quatsch. Bitte nicht Kalker, jetzt geht der Schleicher. Alle Hater hassen uns an die Weicher. Mach einen Abgang. Du Ballad für mein Ort, ich bin nicht so hart. Ich bin gern zynisch und mach keinen Sport. Danke für euer Lob, find ich voll leibig. Scheiß auf diesen Trottel, bist ein Schneizi. Und keiner kann reden wie ich, leben wie ich. Rede mich nicht, verstehst du mich nicht, dann geht es nicht. Rap-technisch stehst du nicht auf eigenen Beinen, find ich lächerlich. Sag mir, dass ich scheiße bin, dann zerreiß ich dich. Was du nicht, das ist dein, misst ich mehr drauf, aber weißt du? Alter, komm mir ja rap-technisch an Rauhafer, weißt du? Double Rhyme, kein Problem, Double Time, Mark und Shea, Triple Rhyme, Pippi Fein, Bitchy, nein, Schmeole. Und der große Gangster ist der Schärfste vor Ort und der Schlechteste in Bewegung und Sport. Ring gegen die Wand und bricht das Knack. Gehst keinen ab, weil ich niemand mag. Alter, Bitch, das ist der Hardcore-Shit. Ihr labert Psycho-Quatsch, yeah. So Psycho-Quatsch. Ihr labert Psycho-Quatsch, yeah. So Psycho-Quatsch. Bitte nicht Kalker, ich kann kein Schleicher. Alle Hater hassen uns an die Weicher. Alter, Bitch, das ist der Hardcore-Shit. Ihr labert Psycho-Quatsch, yeah. So Psycho-Quatsch. Ihr labert Psycho-Quatsch, yeah. So Psycho-Quatsch. Bitte nicht Kalker, ich kann kein Schleicher. Alle Hater hassen uns an die Weicher. Und was bist du für ein Gescherder? Wer? Ja, ich weiß nicht, ich rap nur so spaßhalber. Ich will keinen Sinn reinbringen. Nicht, dass du glaubst, ich bin dumm oder so. Ich meine das halt nicht so. Und ich will auch nicht hart sein oder irgendwas. Es taugt mir einfach. Also um den Kasperl geht's da in den Lied. Ja, servus, Alter. Na, halle dere. Ja. Naja, das Lied war sowieso scheiße, aber was soll man tun? Nix. Alter, zum Kotzen, echt. Lockscript? Na, lächerlich!